Am 13. Februar gab es im Kulturhaus des Kreises Samjiyon einen Auftritt der Laienkunstgruppe des Kreises zum Tag des leuchtenden Sterns. Dem Auftritt wohnten bei Vizemarschall der koreanischen Volksarmee Fang Byung-so, Mitglied des Präsidiums des Politbüros der Setker der Partei der Arbeit Koreas, stellvertretender Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der DVJK und Leiter der politischen Hauptverwaltung der koreanischen Volksarmee, Funktionäre der Partei, Militärorgane, des Kabinetts, der Massenorganisationen, Ministerien und zentralen Institutionen, Angehörige der koreanischen Volksarmee, Kommandeure und Mitglieder der Baustoßtruppen des 216. Division, Mitarbeiter und Werktätigen des Bezirkes Ryanggang und des Kreises Samjiyon. Beim Auftritt der mit dem Gedicht und Chorgesängen Frühlingsbegrüßung am Jongil-Gipfel, der Jongil-Gipfel erglänzt und der Heerführer, der Sohn der Partisanen, begann, wurden bunte Musikstücke auf die Bühne gebracht.